Protokolle 15.5. Will eine Regierung unerschütterlich dastehen, so muss sie das Ansehen ihrer Macht verstärken. Und dieses Ansehen wird nur durch eine alles übersteigende Unbeugsamkeit der Macht erreicht, die das Zeichen einer geheimnisvollen Unverletzlichkeit der Auserwählung durch Gott tragen muss. So war bis in die neueste Zeit die Autokratie der russischen Kaiser beschaffen und der einzige Feind in der ganzen Welt neben dem Papsttum. Erinnern Sie sich an das Beispiel des im Blut getauchten Italiens, dass Sulla, der dieses Blut vergoss, nicht ein Haar krümmte? Das Volk, das er gepeinigt hatte, vergötterte ihn und seine unerschrockene Rückkehr nach Italien machte ihn unverletzlich. Das Volk vergreift sich nicht an dem, der es durch seinen Mut und seine Geisteskraft in den Bann schlägt.